Barcelona Fun City im November. Der Weg zum Radio führt mich durch einen kühl, kalten und nach Regen riechenden Novembertag. Es ist erstaunlich, wie viele Touristen zu dieser unsommerlichen Jahreszeit noch immer im Zentrum umherwimmeln. Aber ja, es ist ja längst klar, es wird nie mehr anders. Der All-Season-Tourism, der Ganzjahrestourismus, ist unerschütterlich und hat sich festgesetzt. Mit den Touristen kommen natürlich auch die Drogen massenhaft. Katalonien und seine Hauptstadt Barcelona sind längst zu einem Hauptanbaugebiet für das neuartige Maria Express geworden. Schnell wachsende Marihuana-Pflanzen, deren Gifte bzw. Rauschstoffe wesentlich stärker sind als die der konventionellen Marihuana-Pflanze. Dementsprechend riecht es an vielen Ecken der Innenstadt. Der süßlich-faulige Geruch der Maria-Wolken durchweht die Straßen und Plätze. Junge Leute aus Dänemark, Oklahoma, Hannover, Warschau, Helsinki, Lettland etc. etc. sitzen auf Balkonen und kiffen, was das Zeug hält. Barcelona Fun City Blues, eine Gesellschaft, die das Leben ohne Drogen nicht mehr erträgt. Später dazu ein kleiner Bericht. Heute im Niemandsland eine Hörcollage als, ja, wie soll man sagen, als Kommentar, als Audiokommentar zur Wiederwahl des Magnaten Donald Trump als Imperator der USA und ihrer Vasallenstaaten. Es ist davon auszugehen, dass die Vasallen den Krieg in der Ukraine bald mit weniger Mitteln aus Washington weiterführen müssen. Das wird vor allem teuer für Deutschland und für seine sozialen Verhältnisse verheerend. Barcelona Fun City Blues. Am Mittag dann ein Regenschauer. Die Passanten flüchten sich in Haus- und Ladeneingänge. Schön, wie das Regenwasser durch die Straßen rauscht und den Dreck wegspült. Doch bleiben wir beim Thema. Auf dem Programm von Niemandsland heute eine weitere Folge unserer langjährigen Sendereihe über den spanischen Bürgerkrieg. Es lebe der Tod. Dieses Mal werden wir der Frage nachgehen, wie die Rolle der Frau sich durch den Krieg geändert hat und welche Funktionen und Aufgaben Frauen in der vom Faschismus bedrohten jungen Republik hatten und natürlich während des Bürgerkriegs. Dann wie immer unsere Katastrophen- und Barcelona-Nachrichten und eine Filmkritik. La Infiltrada, die eingeschleuste Undercover-Agentin in das Ether-Milieu der 90er Jahre. Ich begrüße Sie alle zu diesem neuen Niemandsland im November hier auf Kontrabande FM 91.4. Mein Name ist Detlef Jeskatz, zuständig für die Technik, die Inhalte und den guten Ton. Willkommen! Was hab ich erreicht? Es geht mir auf den Zeiger, alles nur Fassade. Sie schleimen unaufhörlich die ganze Bagage. Keine echte Zuneigung und die trüben Tage haben mich erreicht, aber in der Gegenwart von Schönheit verschwindet jedes Selbstmitleid. Bin ein König in New York City, eine Hütte in St. Moritz und eine auf den Fidschi. Überall kann ich wohnen, in abgeschirmten Zonen. Kommt keiner an mich an, und ich liebe dich an. Unbefangen, echt und wahr. Aber in der Gegenwart nur von ihrer puren Schönheit. Die trägt mich geradewegs dahin, wo die Paradiese of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. He's blazing away. Like the stars in the universe. Who's right, who's and frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And America, America is killing its youth. He's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. That's right. Help our country heal. Immer was los in der Fun City. Es ist Dienstag, der 12. November. Eine Demo kommt, die Via Laietana herunter, kurz vor 1. Es geht um Organizem les Aulas. Contra la Seva Miseria. Es sind sehr viele junge Leute hier, Schüler, ein paar Lehrer auch dabei. Quarto, Quinto de ESO, 15, 16, 17-Jährige, sehr viele. Sind sehr lautstark. Politiker, das Volk geht den Bach runter. Parteien der Clowns, Partidos de Payasos heißt es hier. Sie protestieren gegen die Inkompetenz der Behörden bei dem Wiederaufbau der Schulen in den überschwemmten Gebieten in Valencia. Es sind, tippe ich mal, ungefähr 1500 junge Leute. Sie haben zum Teil Gewerkschaftsfahnen, die sie schwingen. Sindicat de Estudiants, die Studentensyndikate. Unas palabras, ¿de qué va la mani? Para Valencia. Para Valencia, ¿es solidaridad con lo que pasa ahí en los colegios? O... En solidaridad y en denuncia del que han fet els poders polítics. Gracias. Das junge Mädchen hier, eine Schülerin, die sagte zu mir, es geht um die Situation in Valencia. Oye, una palabra, se lleva la mani, Contrabanda FM, una radio libre en Barcelona. Dos palabras, de que... Bueno, la mani es por la gestión, la mala gestión que está habiendo en Valencia, porque bueno, todos los muertos que han habido y que el gobierno no está haciendo nada, no está ayudando a la gente. Y tiene que la gente que ir a Valencia a ayudar porque el gobierno no hace nada. Muchas gracias. Der junge Mann sagte, es geht um den schlechten Umgang der Behörden mit dem Katastrophenmanagement in Valencia. 12. November, Generalstreik aller Studenten und Schüler. Solidarität mit dem Volk von Valencia, die Via Laietana, am Mittag hier im Zentrum von Barcelona. Junge Leute, sehr viel, wirklich sehr junge Leute. Wutgebrüll auch vor der, natürlich, Kommissaria hier auf der Via Laietana. Das Geschichtsbewusstsein ist einfach da, von diesen jungen Leuten, wie gesagt. 15- bis 18-Jährige, ein paar Lehrer auch dazwischen. Und das war's für heute von der Demo hier im Zentrum von Barcelona am Mittag an diesem grauen Dienstag mit Regenwolken über der Stadt. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. fanden einen Mann in Boston, der bezahlte gut und zwar aus Liebe. Und ich hatte meine Not mit Anna, denn auch sie liebte aber einen anderen und den bezahlte sie. Und auch aus Liebe. Ach, ich sagte ihr oft ohne Treue, bist du höchstens die Hälfte wert. Man bezahlt doch nicht immer aufs Neue, sondern nur für das, was man verehrt. Das kann höchstens eine machen, die auf niemand angewiesen ist. Eine andere hat nichts zu lachen, wenn sie einmal ihre Situation vergisst. Ich sagte ihr, setz dich nicht zwischen zwei Stühle. Und dann besuchte ich ihn und sagte ihm, solche Gefühle sind für meine Schwester Anna der Ruin. Das kann höchstens eine machen, die auf niemand angewiesen ist. Vergisst. Leider traf ich Fernando noch öfter. Es war gar nichts zwischen uns lächerlich, aber Anna sah uns und leider stürzte sie sich gleich auf mich. Der Herr erleuchtet unsere Kinder, dass sie den Weg erkennen, der zum Wohlstand führt. Dass sie nicht sündigen gegen die Gesetze, die da reich und glücklich machen. Und sie zeigt ihren kleinen weißen Hintern mehr wert als eine kleine Fabrik. Zeigt ihn gratis den Gaffern und Straßenkindern der weltprofanen Blick. Das gibt immer solche Sachen, wenn man sich ein einziges Mal vergisst. Das kann höchstens mal sich selber den Sieg erringt, erringt auch den Lohn. Ach, war das schwierig, alles einzurenken, Abschied zu nehmen von Fernando und sich bei Edward zu entschuldigen. Und die langen Nächte, wo ich meine Schwester weinen hörte und sagen, es ist richtig so, Anna, aber so schwer. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 283. In un infierno de terror fascista, jóvenes en sangre, las libertades populares. Zweiter Teil: Die Spanienkämpferinnen und ihre Rollen im Bürgerkrieg. Die spanischen Frauen der Volksfront im Jahr 1936. Vom Engel zu Hause zur Milizionärin im Schützengraben. Frauenpolitik in der Zweiten Republik. Versuch der Moderne. Der Wahlsieg der verbündeten Linksparteien im Jahr 1931 veränderte die Stellung der Frau in der spanischen Gesellschaft. In der Zeit vor der Zweiten Republik waren Frauen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen gewesen, sowohl in Arbeiterfamilien als auch in den reichen Häusern der Oberschicht. Als Ángel del Hogar, als Engel des Heims, waren sie weitgehend rechtlos für die Versorgung der Familie zuständig und vom Wohlwollen ihres Mannes abhängig. Außerhalb der Familie war nur die katholische Kirche wichtig, die Beichtväter waren die engsten Vertrauten. Vieles erinnerte noch an vormoderne Zeiten. Die Aufklärung, der große europäische Industrialisierungsprozess und die damit einhergehende gesellschaftliche Modernisierung waren an Spanien weitgehend vorübergegangen. Das Land war agrarisch geprägt, der Boden war die wichtigste Quelle des nationalen Reichtums und bestimmte die soziale, sehr häufig auch die politische Stellung der Bevölkerungsmehrheit. Das Land, insbesondere in den riesigen Gebieten Zentral- und Südspaniens, war in den Händen weniger Familien konzentriert. Die Masse der Landbevölkerung befand sich in feudalen Abhängigkeitsverhältnissen zu dieser Agraroligarchie. Nennenswerte Industrie gab es nur im Baskenland und vor allem in Katalonien, das auch sozial und kulturell weitaus moderner und weltoffener war als der Rest Spaniens. Zu den archaischen Agrarstrukturen kam die in Spanien traditionell enge Verbindung von Politik und Kirche. Die Religion spielte eine dominante Rolle in der Gesellschaft. Die Erziehung lag in den Händen der katholischen Kirche, die die herrschende Ordnung mit göttlicher Autorität absicherte. Demnach war die Minderwertigkeit der Frau gegenüber dem Herrn der Schöpfung Gottes Wille. Frauenrechte und Frauenanliegen wurden erst mit dem Wahlsieg der Linken im Jahr 1931 zu wichtigen Themen in der politischen Diskussion. Die Unterordnung der Frau wurde in Frage gestellt. Mädchen sollten dieselbe oder zumindest eine ähnliche Schulbildung wie Jungen erhalten und Frauen eine tragende Rolle im Demokratieprozess spielen. Scheidung wurde ebenso legalisiert wie Abtreibung. Beim Wahlrecht zeichnete sich Spanien durch eine einzigartige Besonderheit aus. Während in den meisten europäischen Ländern die Frauen das aktive Wahlrecht Anfang des 20. Jahrhunderts oder spätestens nach dem Ersten Weltkrieg erhielten, mussten die Spanierinnen damit bis 1933 warten. Dennoch zogen einige führende Frauen aus der Emanzipationsbewegung bereits 1931 als die ersten weiblichen Abgeordneten in das spanische Parlament ein. Clara Campoamor für die Radikale Partei und Victoria Kent für die linken Republikaner. Wenig später folgte ihnen die Schriftstellerin und Intellektuelle Margarita Nelken für die Sozialisten. Sie waren gewählt worden, ohne selbst wählen zu dürfen. Spanierinnen besaßen das passive Wahlrecht, bevor sie das aktive bekamen. Das allgemeine Wahlrecht für Frauen war allerdings sogar unter Feministinnen umstritten. Sie befürchteten, dass die Frauen dafür noch nicht reif seien und sie ihre Wahlentscheidung von ihrem Beichtvater abhängig machen würden. Zur berühmtesten spanischen Politikerin wurde die Kommunistin Dolores Ibárruri. Die Tochter eines Bergmanns war in die Politik gegangen, weil sie nicht das traurige, graue, mühsame Sklavenleben unserer Mütter mit keiner anderen Aufgabe als Kinder zu gebären und zu stillen und den Mann zu bedienen fortsetzen wollte. Zitat Dolores. Sie war Mitbegründerin der Kommunistischen Partei in Spanien. 1932 wurde sie Mitglied des Politbüros, von 1936 bis 1939 war sie Abgeordnete der Kommunisten im Parlament. Der ihr zugeschriebene Schlachtruf »No pasarán«, »Sie werden nicht durchkommen«, wurde zur Durchhalteparole im Bürgerkrieg. Ihre Ansprachen und Aufrufe waren legendär. Niemand anderer konnte die Massen derart mobilisieren wie sie. Obwohl sie nie ein Regierungsamt bekleidete, wurde sie international zur Symbolfigur des republikanischen Widerstands gegen die Nationalisten. Ausgerechnet eine Anarchistin wurde aber das erste weibliche Regierungsmitglied in Spanien. Federica Montseny war von September 1936 bis zum Mai 1937 Gesundheitsministerin. Mit dem Einzug von Frauen in die Politik entstanden auch Frauenorganisationen innerhalb von Parteien und politischen Gruppen. Das waren Lobbys, die den Frauen die Gewissheit gaben, dass ihr Unbehagen und ihr Gefühl von Benachteiligung mehr als berechtigt und legitim waren und die die Basis im Kampf um ihre Rechte bildeten. Die bedeutendste Gruppe waren die kommunistisch dominierten und von Dolores Ibárruri mitbegründeten Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, Frauen gegen Krieg und Faschismus, die sich ab Ausbruch des Bürgerkrieges 1936 Agrupación de Mujeres Antifascistas, AMA, nannten. Die Mujeres Antifascistas unterstützten die Volksfront bei den Wahlen 1936 und während des Krieges schlossen sich in ihr die Frauen aus den verschiedenen linksrepublikanischen Parteien zusammen. Die anarchistischen Mujeres Libres waren die zweite wichtige Frauenorganisation zu Zeiten des Bürgerkrieges. Sie waren erst im April 1936 gegründet worden und hatten einen feministisch-revolutionäreren Ansatz als die antifaschistischen Frauen. Während die AMA im Krieg die Rechte der Frauen hintanstellte und dem Kampf gegen den Faschismus unterordnete, verfochten die Mujeres Libres auch weiterhin die Unabhängigkeit der Frauen. Die Erfahrung, die linke Frauen, ob Kommunistin, Sozialistin oder Anarchistin, jedoch machen mussten, war, dass die Männer die Gleichberechtigung oft nur in der Theorie gutierten. Dolores Ibárruri zitierte viele Kameraden, die sich selbst für großartige Revolutionäre hielten, als Beispiel. Wenn sie sie fragte, warum sie ihre Frauen nicht zu den Treffen mitbringen würden, hätten sie ihr geantwortet, »Meine Frau versteht davon nichts. Sie weiß gar nichts. Sie muss auf die Kinder aufpassen.« Den Männern fiel es schwer, die neue Freiheit der Frauen richtig zu verstehen. Die Anarchistin Sara Berenguer berichtete, dass ihre männlichen politischen Freunde, wenn Frauen über Freiheit sprachen, dies allzu oft mit sexueller Verfügbarkeit verwechselten. Die politische Rechte, zusammengeschlossen bis zum Jahr 1936 im Parteienbündnis CEDA, sah die Diskussion um die Freiheit der Frau mit großer Besorgnis. Sie fürchtete um die Träger traditioneller gesellschaftlicher Ordnung, wie Familie und Kirche, und richtete für ihre Ángeles del Hogar ebenfalls Frauengruppen ein. Die Kernpartei der CEDA, die katholisch-konservative Acción Popular, gründete vor den Wahlen 1931 die Asociación Femenina de Acción Popular, die wichtigste rechte Frauengruppe jener Periode. Die Ehefrauen und Töchter der Politiker setzten sich in der Folge auch für das allgemeine Wahlrecht der Frauen ein. Die Sección Femenina der faschistischen Falange Española, 1934 gegründet, wurde erst in den Jahren der Franco-Diktatur zu einer Massenorganisation für die Frauen. Nach dem Sieg Francos 1939 wurde die repressive religiös-konservative Welt der Nationalisten wieder in Ordnung gebracht. Rechte der Frauen wie Abtreibung oder Scheidung wurden prompt zurückgenommen. Es wurden sogar Scheidungen annulliert. Dieses traditionelle katholische Frauenbild, das die Frau wieder unter die Vorherrschaft des Mannes stellte, kannte allerdings keinen Unterschied in der Verfolgung männlicher und weiblicher Gegner. Republikanische Frauen saßen als politische Häftlinge genauso in Franco-Gefängnissen wie Männer. Sie wurden auch exekutiert. Wer konnte, männlich oder weiblich, flüchtete ins Exil. Spanische Milizionärinnen, wie aus Heldinnen Huren wurden. Die spanischen Frauen hatten mit neuem Selbstbewusstsein auf den Aufstand im Juli 1936 reagiert. Nachdem das republikanische Heer durch den Putsch zusammengebrochen war, hatten Männer, aber auch Frauen aus dem Volk, die Verteidigung selbst übernommen. Diesem Wirrwarr der ersten Kriegswochen waren zunächst noch mehr traditionelle Rollenbilder zum Opfer gefallen. Da wurden die heroische Milicianer bejubelt, die Milizionärin im spontan gebildeten Volksheer, Plakate von Frauen, die im blauen Overall, dem Mono Azul und mit der Waffe in der Hand das Land verteidigten, heizten bis zum Herbst 1936 den Kampfeifer der Spanier an. Bei der Verteidigung von Madrid etwa gab es innerhalb des kommunistischen 5. Regiments ein eigenes Frauenbataillon, dem die Zeitung La Vanguardia am 9. August 1936 das Cover einer Beilage zu den Kriegsereignissen widmete. Auf dem Foto eine Milizionärin, die gerade von einem Mann im Gebrauch der Waffe unterwiesen wurde, dazu in Bildunterschrift: Täglich werden am Paseo de Rosales die jungen Milizionärinnen, die die erste Abteilung des Frauenbataillons des 5. Regiments bilden, instruiert. Die enthusiastischen jungen Frauen, noch in den unterschiedlichsten Aufmachungen, zeigen unter dem Befehl ihrer Ausbilder militärische Gesten voll glühendem Patriotismus. Der Korrespondent der britischen Times war hingegen fassungslos beim Anblick bewaffneter Frauen. Korps von Milizionärinnen sind aufgestellt worden und Frauen, bewaffnet und aggressiv, stehen gemeinsam mit Männern an vorderster Front. All das, wofür Weiblichkeit traditionellerweise steht, ist im Verschwinden begriffen. Frauen aus dem Proletariat beunruhigt es nicht im Mindesten, dass in der Region, die von der Regierung gehalten wird, kaum eine Kirche offen ist, kaum ein Priester es wagt, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dieser weibliche Kampfwille beunruhigte nicht nur konservative Ausländer. Wenige Wochen später galten die Heldinnen der ersten Stunde als potenzielle Huren, deren Anwesenheit jede militärische Disziplin unmöglich machte. Die Prostituierten, die den Soldaten wie in anderen Kriegen auch folgten, wurden zum Vorwand, um Frauen generell von der Front fernzuhalten. In den ersten Wochen nach dem Putsch hat es wohl einige Prostituierte direkt an der Front gegeben, doch das waren wenige und sie wurden rasch weggeschickt. Angeblich ließ der Anarchistenführer Buenaventura Durruti sogar einige Prostituierte erschießen, als sie sich weigerten, die Front zu verlassen. Doch Geschlechtskrankheiten wurden im Verlauf des Krieges zu einem ernsten Problem. Die Prostituierten verursachten mehr Ausfälle unter den Männern als die Kugeln des Feindes, stellt eine Krankenschwester fest. Die Ansteckungsgefahr drohte dabei vor allem in den Bordellen der Nachhut, in frontnahen Orten, nicht aber in den Schützengräben der Front. Frauen passten nicht ins Bild einer ordentlichen Armee, so wie sie die republikanische Führung mit Unterstützung der Kommunisten wieder aufbauen wollte. Sie wurden nach und nach für jedwedes Unheil verantwortlich gemacht. Sie wurden nicht nur pauschal als Prostituierte und Überträgerinnen von Geschlechtskrankheiten verunglimpft und damit auch für Disziplinlosigkeit der Männer verantwortlich gemacht. Es wurde ihnen außerdem unterstellt, Agentinnen der anderen Seite zu sein, Spioninnen, die die Männer mit den Waffen der Frau besiegten. Allerdings beklagten Milizionärinnen sich später in Interviews über sexuelle Übergriffe ihrer Kollegen und nicht umgekehrt. Der Ausspruch »Los hombres son comunistas, socialistas o anarquistas de cintura para arriba« »Die Männer sind Kommunisten, Sozialisten oder Anarchisten von der Taille aufwärts« war damals unter Frauen an der Front wie in der Nachhut sehr populär. Der Schluss war simpel. Damit aus den Milizen eine richtige Armee werden konnte und die Männer sich auch auf die eigentliche Aufgabe des Verteidigens konzentrieren konnten, mussten die Frauen daraus verschwinden. Die republikanische Regierung ordnete im Herbst 1936 den Rückzug der Frauen an. Anfang 1937 waren fast alle Frauen aus den Kampfeinheiten verschwunden. Und keine der spanischen Frauenorganisationen, weder kommunistische noch anarchistische, fand daran etwas auszusetzen. Im Gegenteil. In der Nachhut. Mütter großer Söhne, Soldatinnen der Putztruppe. El hombre al frente, la mujer a la retaguardia. Männer an die Front, Frauen in die Nachhut. Wo die spanischen Frauen im Bürgerkrieg am nützlichsten waren, wurde nach den ersten turbulenten Wochen klar definiert. Darin stimmten alle Parteien der republikanischen Seite, sogar die Anarchisten, sowie der Großteil der spanischen Frauen selbst überein. Für die spanischen Frauen im Bürgerkrieg hat Mary Nash in ihrem Buch Rojas, las mujeres republicanas en la guerra civil, festgestellt, dass der überwiegende Teil der linken Frauen, der Mujeres Rojas, komplementäre, den Mann ergänzende Pflichten übernahm bzw. übernehmen musste. Nach dem schnell verblassten Ruhm der Milizionärinnen haben Spanierinnen vor allem Anerkennung als Arbeiterinnen in der Kriegsindustrie, als würdige Vertreterinnen ihrer Mütter in der Landwirtschaft und in der Versorgung der Soldaten, als Arbeiterinnenbrigaden, Brigadas Obreras, oder als Putztruppe, Soldados de la Limpieza, gefunden und als Mütter und Frauen von Soldaten. In den Großstädten erhielten Frauen durch den Bürgerkrieg eine gewisse zusätzliche Freiheit. Arbeit außer Haus war erwünscht, niemand fand etwas dabei, wenn sie alleine ausgingen, spät alleine nach Hause zurückkehrten oder eng mit Männern zusammenarbeiteten. Trotzdem, ihre Rolle war wieder ganz auf den Mann abgestimmt. Auch Vorkämpferinnen für Gleichberechtigung, wie die Kommunistin Dolores Ibárruri, trennten die Aufgaben von Mann und Frau im Krieg streng. Die pathetischen Slogans der linken Frauen könnten dabei genauso gut von der politischen Rechten stammen. Más vale ser viudas de héroes que esposas de cobardes. Besser die Witwe eines Helden sein als die Frau eines Feiglings, wurde zum Kriegsruf der republikanischen Frauen. Auf einer Versammlung in Katalonien 1937 stand auf einem Plakat zu lesen: Nosotras, las mujeres catalanas, nunca hemos criado cobardes. Nuestros hijos no deben faltar a su deber. Wir katalanische Frauen haben keine Feiglinge aufgezogen. Unsere Söhne müssen ihre Pflicht erfüllen. Nur einigen wenigen Spanierinnen ist es gelungen, auch über die ersten Kriegsmonate hinaus für Frauen ungewöhnliche militärische Aufgaben zu übernehmen. Die Kommunistin Antonia García, die eigentlich Hebamme werden wollte, gehörte zum Generalstab der Luftwaffe. Ihre Aufgabe war, das von den Frankisten besetzte Territorium zu fotografieren. Berühmt wurde auch die Milizionärin und Dinamitera Rosario Sanchez, die bei der Explosion einer Bombe eine Hand verlor und danach als Unteroffizierin der regulären Armee für die Koordination der Post in ihrer Division verantwortlich war. Doch sie blieben Ausnahmen. Der eigentliche Platz der Genossin war woanders. Literaturhinweis. Sie hörten Spanienkämpferinnen, ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 von René Lukschitz. Das Buch ist im Jahr 2012 im Lit Verlag GmbH und Co. KG in Wien erschienen. Eine Niemandsland-Produktion 2024. No pasarán. Pasaremos. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Die Vollidioten in Madonna. mich hin und schaue zu. Zu viel Deutschland, es war ungesund. Aber der rote Knopf, der bleibt da wohl. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt der Hörtext aus Le Monde Diplomatique mit der Kraft Sibiriens. Le Monde Diplomatique, deutsche Ausgabe, März 2024. Sprecher dieser Ausgabe, Dirk Domin und Hermann Dremel. Mit der Kraft Sibiriens. Die Beziehungen zwischen Russland und China sind nicht so asymmetrisch, wie es der Westen gerne hätte. Von Arnaud de Bien. Die grenzenlose Partnerschaft zwischen Russland und China, die im Februar 2022 beim Besuch von Präsident Putin in Peking verkündet wurde, wird im Westen mit Misstrauen beäugt. Russland werde de facto zu Chinas Vasallen, meinte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegenüber der Zeitschrift L'Opinion und drückte damit eine im Westen verbreitete Meinung aus. Es handelte sich um ein unausgewogenes Scheinbündnis. Russland, das sich durch den Angriff auf die Ukraine international selbst ins Abseits manövriert habe, suche nur mangels Alternative die Nähe zu China um den Preis einer größeren Abhängigkeit von seinem mächtigen und unnachgiebigen östlichen Nachbarn. In Moskau wird dies freilich ganz anders gesehen, auch wenn sich eine gewisse Frustration über ein paar wirtschaftliche Aspekte bemerkbar macht, etwa wegen der Zurückhaltung chinesischer Hightech-Unternehmen oder der schleppenden Verhandlungen über das Gaspipeline-Projekt Kraft Sibiriens II, das jährlich 50 Milliarden Kubikmeter von der Jamal-Halbinsel nach China transportieren soll. Der Kreml, dem der Bruch zwischen Chruschtschow und Mao Ende der 1950er Jahre immer noch eine Lehre ist, spricht ohnehin nie von einem Bündnis, weil das zwischen souveränen Atommächten außer Frage stünde. Statt wie einst die ewige Freundschaft der beiden kommunistischen Regime zu beschwören, die de facto nur ein Jahrzehnt anhielt, bevorzugt Moskau den nüchternen Begriff strategische Partnerschaft. Nach deren Formalisierung 1996 und Bestätigung durch einen Freundschaftsvertrag 2001 begann die eigentliche Wende nach Osten mit der Annexion der Krim 2014. Seit der Invasion in der Ukraine vertieft sie sich zusehends. In einer Zeit der Entwestlichung der Welt ist die russische Regierung von der Richtigkeit dieser Orientierung überzeugt. Peking hat nach Ansicht Moskaus kein Interesse an einer russischen Niederlage in der Ukraine und wird sich im Gegensatz zum Westen nicht in Russlands innere Angelegenheiten einmischen, geschweige denn dessen politisches Modell umgestalten wollen. Der bilaterale Handel war lange die Schwachstelle der russisch-chinesischen Beziehung. Inzwischen aber erreicht er ganz neue Größenordnungen. Er stieg von 63,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 190 Milliarden 2022 und erreichte 2023 einen Rekordwert von 240 Milliarden. 2022 hat China die EU als Russlands größten Handelspartner abgelöst. Im laufenden Jahr wird das Handelsvolumen mit der EU voraussichtlich unter 100 Milliarden Dollar fallen. Während die G7-Staaten offiziell kein Öl aus Russland mehr importieren, hat China seine Käufe verdoppelt. Zusammen mit Indien sorgt es damit ganz entscheidend dafür, dass der russische Staat liquide bleibt. Zu den quantitativen kommen auch qualitative Entwicklungen. Die Entdollarisierung des Außenhandels hat für den Kreml strategische Priorität. Nach Angaben des russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin werden mittlerweile 90% des bilateralen Handels in den Währungen der beiden Länder abgewickelt. Im Dezember reiste Mischustin zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres nach China. Sein Besuch zeugt mehr noch als die Reise von Xi nach Moskau im März 2023 und die von Putin nach Peking im Oktober von einer Institutionalisierung der russisch-chinesischen Partnerschaft. Die wirtschaftliche Integration beider Länder erstreckt sich auch auf den Bankensektor. Da die meisten russischen Banken vom Westen sanktioniert werden und von dem internationalen Zahlungssystem SWIFT abgekoppelt sind, greifen rund 30 russische Finanzinstitute auf das chinesische Äquivalent CIPS, China International Payments System, zurück. Allein im Jahr 2022 hat sich der Anteil der chinesischen Anbieter im russischen Finanzsektor vervierfacht. Zu nennen sind hier insbesondere die Industrial and Commercial Bank of China, die Bank of China, die China Construction Bank sowie die Agricultural Bank of China. Chinesische Autohersteller ersetzten überdies schnell die westlichen Marken, die den russischen Markt verlassen haben, wie Renault und Volkswagen. Kontrollieren inzwischen 46% der Autohäuser in Russland und haben auch bereits mit der Produktion vor Ort begonnen. Diese Dynamik wird von den Regierungen beider Länder nach Kräften gefördert. Bei Mischustins Besuch in Shanghai im April 2023 bestätigte sich, dass alle großen russischen Konzerne und Oligarchen auch außerhalb der alten China-Lobby Rosneft, Erdöl, Rusal, Aluminium und Sibur, Petrochemie, neue Möglichkeiten im Osten suchen. Auch wenn China keine Waffen an Russland liefert, leistet es offenbar einen erheblichen Beitrag zu dessen Kriegsanstrengungen. US-Geheimdiensten zufolge erhielt Russland mehrere Chargen von Halbleitern über in Hongkong ansässige Firmen und im ersten Kriegsjahr 12 Millionen Drohnen sowie Bauteile für Radaranlagen und Störantennen über eine usbekische Gesellschaft. Ein in Shanghai ansässiges Unternehmen lieferte je 100.000 kugelsichere Westen und Helme. Über die von US-Geheimdiensten freigegebenen Informationen hinaus liefert die offizielle Statistik entsprechende Hinweise. In den letzten Monaten stiegen die chinesischen Exporte von Keramik, die für die Beschichtung von Schutzausrüstungen benötigt wird, nach Russland um 70%, während sie in die Ukraine um 60% abnahmen. Doch nicht alles läuft rund in den chinesisch-russischen Beziehungen. Die Verhandlungen über die Gaspipeline Kraft Sibiriens II verliefen bislang ergebnislos. Putin und der für Energiepolitik zuständige stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak sind jedoch zuversichtlich, dass die Pipeline angesichts des hohen chinesischen Gasbedarfs bis 2030 fertiggestellt wird. Sie wäre eine Ergänzung der bereits bestehenden Pipeline Kraft Sibiriens zwischen Jakutien und Chinas Nordosten, die nach vierjähriger Bauzeit Ende 2019 von Gazprom und der China National Petroleum Corporation in Betrieb genommen wurde. Ihre jährliche Kapazität liegt bei 38 Milliarden Kubikmeter. Die Pipeline stellte den ersten Schritt der energiepolitischen Wende Russlands nach Osten dar, die für Gazprom mittlerweile lebenswichtig ist. Der Gasriese hat den Großteil des europäischen Marktes verloren. Die Härte in der Verhandlungsführung zeigt jedoch, dass es in diesen bilateralen Beziehungen keinen Raum für Sentimentalitäten gibt. Es gibt weitere Reibungspunkte, die die grenzenlose russisch-chinesische Partnerschaft beeinträchtigen. Die vom Kreml gegen die westlichen Sanktionen ergriffenen Maßnahmen beeinträchtigen auch die Geschäfte einiger chinesischer Unternehmen, die sowohl auf dem russischen Markt als auch in westlichen Volkswirtschaften aktiv sind. Ihnen wurde die Rückzahlung von Krediten europäischer und US-amerikanischer Banken untersagt, ebenso die Rückführung von Dividenden, wenn sie über Tochtergesellschaften in Ländern operieren, die als unfreundlich eingestuft werden. Viele chinesische Banken verweigern daher vorauseilend bestimmten russischen Unternehmen die Eröffnung von Konten, selbst wenn diese nicht von den westlichen Sanktionen betroffen sind. Auch die Wankelmütigkeit von Huawei wurde in Moskau misstrauisch beobachtet. Der Elektronikriese hatte stark in Forschung und Entwicklung in Russland investiert, dann seine Aktivitäten ausgesetzt, um sie still und leise wieder aufzunehmen. Erschwert werden die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zudem durch logistische Probleme infolge der schwachen Infrastruktur in Ostsibirien. Der Westen betont stets das Ungleichgewicht im russisch-chinesischen Verhältnis, vielleicht um sich über das Scheitern der Sanktionspolitik hinwegzutrösten. In Zentralasien, mit Ausnahme Kasachstans, ist Russlands Stellung jedoch gefestigter als noch vor einigen Jahren. China respektiert dies und überlässt Moskau im Rahmen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS, die führende Rolle in der regionalen Sicherheitspolitik. Die bilaterale Zusammenarbeit in der Arktis, aus der Russland bislang nach Kräften andere geopolitische Akteure fernzuhalten versuchte, steht in einem angemessenen Verhältnis zu den chinesischen Investitionen und führt auf der russischen Seite zu keinem Verlust an Kontrolle oder Souveränität. Dass Menschen aus dem überbevölkerten China nach Sibirien drängten, was seit dem Zerfall der UdSSR immer wieder in westlichen Medien kolportiert wird, ist ein Mythos, für den es keine empirischen Belege gibt. Und die offiziellen chinesischen Karten, auf denen einige russische Gebiete als chinesisch markiert sind, haben in Europa und den USA für mehr Aufregung gesorgt als in Russland selbst. Hier nahm man vielmehr die jüngste Änderung der chinesischen Politik in Hinblick auf die Kurileninseln mit Genugtuung zur Kenntnis. In dem russisch-japanischen Territorialstreit gab China seine langjährige Parteinahme für Japan zugunsten einer neutralen Position auf. Seit seinem Einmarsch in die Ukraine hat Russland keine Zugeständnisse an China gemacht, die über den Rahmen der bisherigen bilateralen Beziehungen hinausgehen. Umgekehrt unternahm die chinesische Regierung nichts, was den Kreml in Zugzwang bringen würde. Schließlich könnte sie womöglich von den militärischen Erfahrungen in der Ukraine und den Erfahrungen mit Sanktionen profitieren, meinen einige Beobachter, etwa im Falle einer militärischen Konfrontation mit den USA oder wenn sich der wirtschaftliche Druck aus Washington verstärkt. Russland ist in Bereichen wie der Telekommunikation zweifellos von ausländischer Technologie abhängig, doch die Abhängigkeit von China wird von Moskau für weniger gefährlich gehalten. Laut Sergei Karaganow, einem der führenden Politikwissenschaftler in Moskau, ist sein Land nicht in Gefahr, Opfer einer Bevormundung aus Peking zu werden, weil es einem anderen kulturellen Code unterliege, der es vor einer zivilisatorischen Vereinnahmung schütze. Wird sich dies nach dem Ende der Ära Putin ändern? Vielleicht, aber wohl nur unter folgenden Bedingungen. Wenn es entweder zu einer Kehrtwende nach Westen kommt oder zu einer Spaltung des Landes, beispielsweise nach einer vernichtenden militärischen Niederlage in der Ukraine. Beide Szenarien scheinen derzeit eher unwahrscheinlich. 2016 beschrieb Dmitri Trenin, damals Direktor des inzwischen geschlossenen Carnegie-Zentrums in Moskau, die russisch-chinesischen Beziehungen folgendermaßen: nie gegeneinander, aber auch nicht unbedingt immer miteinander. Zweifellos wird die russische Regierung versuchen, diesen Kurs beizubehalten. Aus dem Französischen von Nicolas Liebert. Arnaud Dubien ist Direktor des Observatoire Franco-Russe in Moskau, Forscher am Institut des Relations Internationales et Stratégiques IRIS und Berater am Institut Hoiseuil. Was man seltener sieht, du flehst in die Dass man mit allem kämpft auf der ganzen Welt, nur um einmal hier zu stehen, an einem Punkt, an dem man alles gefällt. Du flehst für die Telefone mit zum Himmel gereckter Hand, ein passionierter Mensch in einem mediokren Land. Und ich habe es gekostet, ich war. Der Niemandsland-Katastrophenblock für die Wochen vom 11. bis zum 25. November 2023. Der Tagesspiegel meldet heute am 12. November 2024 Folgendes. Ukrainische Soldaten flüchten von der Front. Ganze Gruppen verlassen ihre Einheiten. Selenskys Armee steht in diesen Wochen unter enormem Druck. Russland marschiert gen Westen, die Zahl der Deserteure wächst auf ukrainischer Seite zunehmend. Bereitet sich die Ukraine auf den Spätherbst der Entscheidungen vor? Nicht erst seit dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA oder der Regierungskrise in Deutschland sieht die militärpolitische Lage für Präsident Volodymyr Selenskyj äußerst schlecht aus. Dem bevorstehenden harten dritten Kriegswinter, fehlenden weitreichenden Waffen, kommt nun auch noch eine Welle an Deserteuren innerhalb der ukrainischen Armee hinzu. Wie der ukrainische Pazifist und Kriegsdienstverweigerer Ruslan Kozaba der Berliner Zeitung erzählt, verzeichnet das ukrainische Militär entlang der über 1200 Kilometer langen Front im Osten und Süden der Ukraine eine starke Zunahme an Fahnenflüchtigen. Unsere Soldaten verlassen ihre Positionen nicht mehr allein. Ganze Gruppen von Soldaten verlassen nun ihre Einheiten, so der ehemalige Chef der ukrainischen pazifistischen Bewegung. Im Anschluss würden die meisten Fahnenflüchtigen im Untergrund in der Ukraine leben und die Straßen meiden. Einige wenige trauen sich illegal nach Rumänien, um zu flüchten, sagt Kozaba. Der Pazifist lebt im Exil in den USA und wird von ukrainischen Sicherheitsbehörden aufgrund seiner Antikriegshaltung des Hochverrats bezichtigt. In regierungsnahen Kreisen gilt er deshalb als pro-russisch. Dem ukrainischen Friedensaktivisten scheint das egal zu sein. Er verachtet Kreml-Chef Wladimir Putin genauso wie Präsident Zelensky. Nach fast 1000 Tagen kommt es auch im Westen an. Die Ukraine ist kriegsmüde. Die Menschen sind es leid, für etwas Aussichtsloses zu kämpfen. Kuzaba spricht beispielsweise über die zahlreichen Videos in den sozialen Netzwerken, in denen Passanten rabiat von Mitarbeitern der Militärbehörden für den Dienst eingezogen werden. Er verweist in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung aber auch auf eine sich verändernde Berichterstattung angelsächsischer Medien. So heißt es auch in einem Text im britischen Economist, dass sich in der Ukraine zwischen Gesellschaft, Armee und der politischen Führung ein Vertrauensbruch anbahne. Einer nicht näher genannten Quelle im ukrainischen Generalstab zufolge habe in den vergangenen Wochen fast ein Fünftel der Soldaten unerlaubt die Posten in Frontnähe verlassen. Daraufhin titulierten auch ukrainische und russische Medien: Anteil der Deserteure bei ukrainischen Streitkräften erreicht 20%. Erst Anfang Oktober wollte das Parlament in der Ukraine, die Werschowna Rada, den Fluchttendenzen aus der Armee entgegenwirken. Demnach sollten Deserteure, die ihre Militäreinheit unerlaubt verlassen haben, nicht mehr, wie davor üblich, sofort bestraft werden. Stattdessen wird den Fahnenflüchtigen 72 Stunden Zeit gegeben, um zur Truppe zurückzukommen. Falls die Soldaten dem Folge leisten, werden sie mit keinerlei Sanktionen belegt. Gehälter und anderweitige Leistungen dürfen sie dann wieder in Anspruch nehmen. Die Gesetzesänderung verdeutlicht die militärpolitische Not in Kiew. Das akute Personalproblem, alte und unerfahrene Rekruten, fehlende Fristen zur Demobilisierung sowie eine stetig zunehmende Fluchtbewegung ukrainischer Männer aus ihrer Heimat sorgen in der Selenskyj-Regierung für Kopfzerbrechen. Vor wenigen Wochen sagte der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, Stanislav Kravchenko, laut ukrainischen Medienberichten, es gibt einen deutlichen Trend hin zu einem Anstieg des unerlaubten Verlassens von Militäreinheiten. Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen ihre Heimat nur in Ausnahmefällen legal verlassen. Tagtäglich versuchten Dutzende Ukrainer, ihr Land über die sogenannte grüne Grenze gen Westen zu verlassen, über die Donau oder die Theiß nach Rumänien, über die Karpaten in die Slowakei oder durch Zäune nach Polen oder Moldau. Allen voran sorgten kürzlich veröffentlichte Zahlen der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft für einen Schock. So sollen allein im ersten Halbjahr 2024 ukrainische Behörden über 29.000 neue Strafverfahren wegen Fahnenflucht eingeleitet haben. Dabei übersteigen die Zahlen für 2024 die Anzahl der Ermittlungsverfahren der Vorjahre deutlich. 2023 wurden 24.000 Verfahren eingeleitet. 2022 waren es knapp unter 10.000 strafrechtlich relevante Fälle. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Während es also für die ukrainische Armee immer enger wird und die Behörden immer weniger Soldaten bekommen, setzt ausgerechnet Annalena Baerbock, die feministisch orientierte Außenministerin, auf weitere robuste Maßnahmen, das heißt mehr Waffen und mehr Krieg will die Baerbock haben in der Ukraine. Selber hinfahren und mitkämpfen will sie natürlich nicht. Außenministerin Annalena Baerbock fordert Kurs halten in der deutschen Ukraine-Politik. Doch die ablehnende Unterstützung im Westen stellt sie vor neue Herausforderungen. Ja, wer soll das bezahlen? Wer soll dafür aufkommen? Wer soll die Munition hinfahren? Erst kam Trump zurück ins Weiße Haus, dann zerbrach die Bundesregierung. Muss die Unterstützung der Ukraine in Europa nun auf neue Füße gestellt werden? Dies war das dominierende Thema beim Berliner Forum Außenpolitik 2024, zu dem die sogenannte Körperstiftung am Dienstag einlud. Den Auftakt machte Grünen Außenministerin Annalena Baerbock. Es war der erste Auftritt der Außenministerin seit dem Ampel aus, bei dem sie die Leitlinien der deutschen Außenpolitik unter dem neuen amerikanischen Präsidenten erläuterte. Baerbock räumte ein, sie sei froh darüber, dass andere Verbündete wie Polen und Großbritannien die Initiative ergriffen, weil Deutschland nach dem Zusammenbruch der Regierung mit anderen Dingen beschäftigt sei. Die Unterstützung für die Ukraine schwindet. Laut der jährlichen Umfrage The Berlin Pulse im Auftrag der Körber-Stiftung sprechen sich noch 57% der Deutschen für eine militärische Unterstützung der Ukraine aus. So viele noch. Im Vergleich zum Vorjahr, 66%, ist dieser Anteil aber gesunken. Besonders gering ist die Zustimmung in Ostdeutschland, wo nur 40% die anhaltende militärische Unterstützung befürworten. 47% der Befragten sind der Meinung, die Ukraine solle sich so lange verteidigen, bis alle von Russland besetzten Gebiete zurückerobert sind. 43% vertreten dagegen die Ansicht, die Ukraine solle Teil ihres Territoriums an Russland abtreten, um so zu versuchen, ein Ende des Krieges herbeizuführen. Die Bundesregierung scheint diesen Wandel zur Kenntnis zu nehmen. Es wird Friedensverhandlungen geben, sagte Baerbock am Dienstag. Wir müssen uns mit dieser neuen Situation auf eine kluge Art und Weise auseinandersetzen. Wichtig sei ihr dabei, dass nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg entschieden werde. Als würde da eine Volksabstimmung organisiert, um alle Ukrainerinnen und Ukrainer zu fragen, ob sie noch mehr Krieg wollen. Aha. Mit Baerbock diskutierte auf dem Podium Liana Fix vom amerikanischen Think Tank Council on Foreign Relations. Sie wies auf die veränderte Interessenslage in den USA hin, die Ansätze für eine offensivere deutsche Außenpolitik böte. Trump werde es sich politisch nicht leisten können, dass in seiner Amtszeit Russlands Truppen weiterhin in der Ukraine operieren. Trump kann Putin auch drohen, sagte Fix. Die amerikanische Regierung könne ankündigen, die Militärhilfe für die Ukraine aufzustocken, wenn Putin nicht an den Verhandlungstisch komme. Hier müssen Deutschland und Europa ansetzen, forderte Frau Fix ganz fix. Wir müssen uns einmischen in den Verhandlungsprozess. Oft seien in Europa schlechte Optionen gewählt worden. Nun gelte es, eine Beobachtermission zu entsenden, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Doch für die deutsche Außenministerin haben militärische Lösungen Vorrang. Wir brauchen robuste Maßnahmen, sagte Baerbock. Durch Verhandlungen könne man vielleicht eine Feuerpause für einige Monate erreichen, aber es geht um Frieden und Freiheit für künftige Generationen und den ganzen Kontinent und so weiter und so weiter. Die deutsche Außenpolitik zielt ab auf eine langfristige Isolation Russlands. Wir haben etwas erreicht, sagte die Außenministerin. Ja, Deutschland zu ruinieren, sagt sie natürlich nicht. Wenn sie früher mit Vertretern aus Ländern der BRICS gesprochen habe, hätten diese das Putin-Narrativ, die NATO sei schuld am Ukraine-Krieg, vorgetragen. Doch mittlerweile weiche sich diese Haltung auf. Ein Erfolg sei etwa gewesen, dass kürzlich eine Delegation aus Afrika in die Ukraine gereist sei. Nun gelte es, die Verteidigung der Ukraine zu stärken. Dafür müsse auch mehr Kapital freigesetzt werden. Gemeinsame Anleihen werden auf EU-Ebene diskutiert, ebenso wie die Aussetzung der Schuldenbremse in Deutschland und so weiter und so weiter. Schulden machen, mehr Waffen für die Ukraine und Moskau irgendwann auch zerstören. Die Ostfront muss brummen, laut Frau Baerbock. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Mittlerweile haben wir auch einen neuen Imperator und Deutschland als Vasallenstaat muss da gehörig aufpassen, dass der Imperator nicht zornig wird. Trump nominiert jetzt ein weiteres Personal für sein Rechtskabinett, das so langsam Formen annimmt. Der künftige US-Präsident Donald Trump nominiert weitere Personen für Spitzenposten in seiner Regierung und schärft sein Profil als Hardliner. Das schreibt die Taz am heutigen 12. November. Washington, Berlin. Die zukünftige US-Regierung von Wahlsieger Donald Trump nimmt weiter Formen an. Drei weitere Nominierungen für führende Regierungsposten sind am Montag bestätigt worden. Zwei weitere sind bislang unbestätigte Medienberichte. Trumps langjähriger Wegbegleiter und ehemaliger Berater Stephen Miller soll neuer stellvertretender Stabschef für Politik werden. Der 39-jährige Miller hat sich während Trumps erster Amtszeit als Migrationsgegner einen Namen gemacht. Unter dessen Federführung entstand 2017 der sogenannte Travel Ban, eine Serie von Dekreten, mit denen die Trump-Regierung die Einreise für Ausländer aus einigen muslimisch geprägten Ländern stark beschränkte. Miller ist einer der schärfsten ausländerfeindlichen Rhetoriker aus dem Trump-Umfeld. Im Jahr 2019 hatte eine ehemalige Mitarbeiterin des rechtsextremen Online-Portals Breitbart hunderte von E-Mails von Miller veröffentlicht, in denen er rechtsradikale Positionen sowie Verschwörungstheorien verbreitete. Nach Trumps Wahlniederlage vor 4 Jahren gründete Miller die Interessensvertretung America First Legal, die bei der Erarbeitung von Project 2025 mitwirkte, jener 900 Seiten starken Blaupause für eine konservativ-autoritäre Ausgestaltung einer zweiten Amtszeit Donald Trumps, die von der Heritage Foundation koordiniert worden war. Weiter geht's. Weitere bestätigte Nominierung. Trump will Kristi Noem, die konservative Gouverneurin von South Dakota, zur Ministerin für Homeland Security machen. Damit wird auch an dieser Stelle eine konservative Hardlinerin darüber wachen, die angekündigte Abschottungs- und Abschiebepolitik der Trump-Regierung durchzuführen. Noem ist den meisten US-Amerikanerinnen und Amerikanern durch ein Buch bekannt. In No Going Back, The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward beschreibt sie unter anderem, wie sie als Jugendliche ihren Jagdhund erschießt, weil der untrainierbar gewesen sei. Sie habe mit der Anekdote klarmachen wollen, dass sie absolut in der Lage sei, auch schwierige Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, sagte sie später in einem Interview. Tja, die entscheidet jetzt über die Sicherheit. Wenn man da alles erschießen müsse, auch wenn es hart ist, werden wir die nächsten Jahre sehen. Nächster im Bunde, der frühere republikanische New Yorker Abgeordnete Lee Zeldin soll die Umweltschutzbehörde EPA leiten, EPA, die Trump am liebsten komplett auflösen würde. Am Montag sagte Zeldin auf Fox News, er werde linke Regulierungen rückgängig machen und sich darauf konzentrieren, wirtschaftlichen Wohlstand zu generieren. Von mehreren Medien berichtet, aber noch nicht offiziell bestätigt, waren die Meldungen, dass der republikanische Senator Marco Rubio neuer Außenminister und der Abgeordnete Mike Waltz nationaler Sicherheitsberater werden könnten. Beide stammen aus Florida. Beide gelten als Hardliner, insbesondere gegen China und Iran. Rubio tat sich mit harter Rhetorik gegen Venezuela hervor. Er war in den republikanischen Vorwahlen 2016 noch gegen Trump angetreten. Später ordnete er sich treu unter. Unklar bleibt dabei die Zukunft des ehemaligen US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell. Der hatte in seinen 2 Jahren in Berlin unter Trump die Diplomatie zwischen beiden Ländern praktisch zum Erliegen gebracht und erklärt, seine Mission sei es, die europäische Rechte aufzubauen. Er gilt als gesetzt für einen bedeutenden außenpolitischen Posten. Thema Deutschland. Es gibt einen Bericht, dass Frau Faeser das rote Dreieck als verbotenes Kennzeichen brandmarken will. Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD stuft laut einem Medienbericht das rote Dreieck, das die palästinensische Hamas im Krieg gegen Israel in ihren Videos zur Markierung von Feinden verwendet, als verbotenes Kennzeichen ein. Das geht laut einem Bericht der Welt vom Montag aus einem internen Rundschreiben des Bundesministeriums vom 31. Oktober an die Innenressorts der Länder hervor. Gleiches gilt demnach für Bildnisse von Hamas-Repräsentanten. Nach Rechtsauffassung des Innenministeriums fällt demnach die Verbreitung oder öffentliche Verwendung dieser Symbole, beispielsweise auf Demonstrationen, unter den Paragraphen 86a des Strafgesetzbuchs. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat bewertet in seiner Kompetenz als Verbotsbehörde des Bundes auch das auf die Spitze stehende rote Dreieck als Kennzeichen der Hamas, zitierte die Welt aus dem Schreiben. Als Beispiele für verbotene Bildnisse würden Darstellungen des im Oktober von Israel getöteten Hamas-Anführers Yahya Sinwar sowie seines Nachfolgers Khaled Meshal genannt. Faeser hatte Anfang November 2023 ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen. Diese sei eine Terrororganisation, die das Ziel verfolge, den Staat Israel zu vernichten, begründete sie diesen Schritt. Das Verbot würde durch das aktuelle Schreiben präzisiert und in der Anwendung de facto erweitert. Ein Vereinsverbot der Hamas kommt in Deutschland nicht in Frage, weil die Organisation hierzulande nie Vereinsstrukturen unterhielt. Auch die USA, die EU und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Contrabanda FM, con los motores en marcha, Niemandsland. Sí, dale, dale. Contrabanda FM, aquí estamos en un estreito directo con todas las máquinas en marcha. ¡Niemandsland! Mehr Waffen für die Ukraine fordert die deutsche Außenministerin, aber die deutsche Industrie geht den Bach runter. Es gibt einen Auftragsmangel in der deutschen Industrie, wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Berlin, der Auftragsmangel in der deutschen Wirtschaft ist so weit verbreitet, wie seit der weltweiten Finanzkrise 2009 nicht mehr. Im Oktober klagten 41,5% der Unternehmen darüber, wie das Münchner IFO-Institut am Montag zu seiner Managerumfrage mitteilte. Der Mangel an Aufträgen hemmt weiterhin die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, sagte der Leiter der IFO-Umfragen Klaus Wohlrabe. Kaum eine Branche bleibt verschont. Überdurchschnittlich ausgeprägt ist die Misere in der Industrie. Hier berichtet fast jedes zweite Unternehmen, 47,7%, von fehlendem Neugeschäft, besonders in Maschinenbau oder Metall- und Elektroindustrie. Gott vergibt, aber Django und der deutsche Staat nie. Es wurde Anklage gegen Daniela Klett erhoben. Verden. Die Staatsanwaltschaft Verden hat am Montag die Anklage gegen Daniela Klett bestätigt, nachdem am Freitag die Verteidigung des ehemaligen Mitglieds der RAF an die Öffentlichkeit gegangen war. Die Ermittler werfen Klette, die im Februar in Berlin festgenommen worden war, versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Die Verteidigung hatte die Ermittlungen kritisiert und auf erhebliche Mängel in der Anklage verwiesen. Die RAF hat sich 1998 für aufgelöst erklärt. Die Klette vorgeworfenen Taten hatten keinen terroristischen Hintergrund, wie die Ermittler betonen. Das Landgericht Verden muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird. Und zum Schluss die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Vielen Dank vom heutigen 12. November 2024. Yo. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Einigung auf Wahltermin. Die vorgezogene Bundestagswahl soll am 23. Februar stattfinden. Die Fraktionen von SPD und Union wollen dieses Datum am Abend Bundespräsident Steinmeier vorschlagen. SPD-Fraktionschef Mützenich kündigte zudem an, dass Kanzler Scholz am 16. Dezember im Parlament die Vertrauensfrage stellen will. Union will in Einzelfällen für Koalitionsgesetze stimmen. Das teilten CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und Parlamentsgeschäftsführer Frei mit. Voraussetzung dafür war, dass Kanzler Scholz einen Termin für die Vertrauensfrage nennt. Die Union will etwa das Gesetz zur Stärkung des Bundesverfassungsgerichts unterstützen. Digitale Kompetenzen von Schülern in Deutschland gehen weiter zurück. Wie aus einer internationalen Studie hervorgeht, verfügen knapp 40% der Achtklässler nur über rudimentäre Fähigkeiten im Umgang mit Laptop, Smartphone und Co. Nur ein geringer Teil kann gut mit den Geräten umgehen und beispielsweise selbstständig Informationen recherchieren. Deutsche Hilfe im spanischen Katastrophengebiet. 2 Wochen nach dem Jahrhundertunwetter im Osten Spaniens laufen die Aufräumarbeiten weiter. Hilfe kommt dabei auch aus Deutschland. Dieser LKW der Organisation Luftfahrt ohne Grenzen liefert etwa Hochdruckreiniger. Die spanische Regierung kündigte Hilfen in Milliardenhöhe an. Tote nach Amokfahrt in China. In der südchinesischen Stadt Zhuhai sind mindestens 35 Menschen getötet worden, als ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast ist. Weitere wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Fahrer vor Ort festgenommen werden. Das Wetter? Morgen meist viele Wolken oder Nebel, gebietsweise Regen, in den östlichen Mittelgebirgen auch etwas Schnee. Nach Süden und Südwesten hin nur selten Regen. Höchstwerte 1 bis 12 Grad. Niemandsland ist ein Programm in Alemany der Contrabanda FM 91.4. Que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Ich weiß nicht einmal, wer ich bin. In der Zeitung zu lesen, das hat keinen Sinn. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 11. bis zum 25. November 2024. Barcelona, Sound einer großen Stadt. Das neue Institut für audiovisuelle Technik und Spektakel von Barcelona, das TAEB, Instituto de Tècniques Audiovisuals del Espectacle de Barcelona, im katalanischen Original, bietet seinen Schülern und Schülerinnen eine praktische Ausbildung im TNC, im Teatre Nacional de Catalunya, im Orfeo Matinenc oder auch im berühmten Konzertsaal des Razzmatazz in der Calle Almogàvers. Berühmte Soundtechniker lehren im Institut jungen Schülern und Schülerinnen, wie man die audiovisuelle Technik handhabt, etwa der Audiomann des Razzmatazz selbst oder der Mischpultmann für die Live-Tournee der Gruppen Bad Girl und Love of Lesbian. Die ITAEB-Schule ist eine öffentliche Einrichtung, eine öffentliche Schule, und hat dieses Jahr ihren Lehrbetrieb im Poblenou aufgenommen, direkt in der Nachbarschaft des Razzmatazz-Konzertsaals. Das Institut ist eine alte Forderung des Musikbetriebs und der Kulturindustrie der Stadt Barcelona. Hier kann man Frau jetzt einen Berufsabschluss als Soundtechnikerin, als DJ, Videotechniker oder Lichtsoundtechniker und Eventproduzent machen. Barcelona, Stadt der Geschenke an die Superreichen. Das Rathaus von Barcelona erlässt dem FC Barça so ganz nebenbei Steuerschulden in Höhe von 153.000 Euro für steuerpflichtige Zahlungen aufgrund von Baumaßnahmen und Umbauten. Es geht um den Stadionumbau oben in Les Corts. Schon 2023 hatte der Club Steuernachlässe bzw. Geschenke des Rathauses in Millionenhöhe erhalten. Tja, wer hat, dem wird gegeben. Thema Regenzeit in Katalonien, Regenzeit in Barcelona. Dieser Herbst zeichnet sich schon Ende Oktober als der regenreichste Herbst der letzten 3 Jahre in Katalonien aus. Allein bis Mitte Oktober 2024 fiel mehr Regen vom Himmel als im Gesamtherbst des Vorjahres 2022 und 2023. Einerseits willkommenes Wasser für die trockenen, ausgedörrten Parks und Wälder. Andererseits gab es auch etliche Zerstörungen durch herabstürzende und herabgerissene Äste und umgestürzte Bäume sowie überschwemmte Straßen und Landstraßen mit Schäden an Fahrbahn, Brücken und Schienennetz. La Rambla de Barcelona, die schönste Straße der Welt, wie es heißt. Die Organisation Amics de la Rambla, ein Verein Freunde der Rambla, hat es sich zum Ziel gesetzt, harte und reale Daten über die Nutzer der Rambla zu sammeln, damit die Bevölkerung der Stadt wieder neben dem Tourismusstrom einen verbesserten Zugang zur Rambla bekommen kann. In einem ersten Schritt wurden Sensoren installiert, mit denen die Passanten gezählt werden. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit dem bereits laufenden Projekt der Reurbanisierung der Rambla, die 2027 abgeschlossen werden soll. Ein neues Observatorium Rambla ist entstanden. Ein paar Zahlen. 800 Anwohner und 460.000 Touristen nutzen die Rambla pro Jahr. Von den 767 Anwohnern und Anwohnerinnen sind 52% Ausländer und Ausländerinnen, 46% junge Menschen unter 35 Jahren, 41% von ihnen sind Akademiker. Im Jahr 2023 gab es auf der Rambla 328 Geschäfte bzw. Ladenlokale mit 2800 Angestellten und einem Umsatzvolumen von 445 Millionen Euro. 460.000 Touristen übernachten in den Hotels und Airbnb-Apartments der Rambla. Das sind 1,6 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Davon sind 76% Ausländer. 75% übernachten in Hotels und Pensionen. Im Durchschnitt gibt ein Tourist 1.041 Euro während seines Aufenthalts in Barcelona aus. Konsumhölle Barcelona. Das Übergewicht von Mode- und Markenartikel, Schmuck, Kleidung und Kosmetik wird deutlich, wenn man durch die Hauptarterien der Barcelona-Konsumstraßenwelt spaziert. 56,7% aller Geschäfte im Zentrum von Barcelona bieten Modeartikel an. Das sind 395 von insgesamt 697 Geschäften und Läden. Die Straßen- und ihre Modelädenanteile. Calle Pelayo 52,83. Diagonal 29%. Porta Ferissa 63,27% Mode und Klamotten. Rambla Catalunya 48,8%. Portal del Angel 76,47% und Passeig de Gracia, Achtung, Rekord 77,85% Mode und Schmuck und Kosmetik. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Das Komitee für Sicherheit ist unter Leitung des Präsidenten Francesc Illa zusammengekommen, um einen Plan zur Bekämpfung der Intensivtäterkriminalität vorzustellen. Das Gremium soll ab dem 29. Oktober einmal pro Monat zusammenkommen, um die Effektivität der bisher ergriffenen Maßnahmen gegen die ca. 500 als Intensivtäter identifizierten Individuen zu bewerten und notfalls zu modifizieren. Tja, das sind Worte, die man so oder ähnlich seit vielen Jahren mit regelmäßigen Abständen hört. Dabei dreht sich alles immer wieder im Kreis. Mehr Polizei, schnellere Verfahren zur Aburteilung der sogenannten Multireincidentes, also Intensivtäter, bessere Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Richtern etc. etc. Vor über einem Jahr hatte man schon beschlossen, dass ein Intensivtäter nach 3 Verhaftungen innerhalb von 15 Tagen abgeurteilt werden solle. Realität: 1 Jahr und 4 Monate dauert es im Moment bis zum Gerichtstermin. Barcelona, Überwachung total. Die Hotelverbände Spaniens drohen damit, die neuen ab Dezember 2024 gültigen Datenregister für Hotels, Pensionen und Mietautofirmen vor die Gerichte zu bringen. Ab dann sollen neben den Fotokopien der Personalausweise und Reisepässe mit ihren Daten auch noch Telefonnummern, Kreditkartennummern, Wohnadressen, Zahlungsmodus und andere Daten von den Hotels erfasst werden. Hinzu kommt, dass diese Daten dann nicht mehr an die Polizei und Guardia Civil gehen, sondern ans Innenministerium. Schon aus Cybersicherheit, so erklärte ein Sprecher des Hotelverbandes, müsse man dagegen angehen. Die Daten des Ministeriums sind nicht zum ersten Mal gehackt worden. Jedenfalls ist die Lage so: Bei Nichtbefolgung der neuen Anordnung soll es Strafgelder zwischen 601 und 30.000 Euro geben. Die leichten Verstöße sollen mit 100 bis 600 Euro geahndet werden. Der Radio ist ein Bioskop in Ihr Haupt. Das Luisteren nach. Luisteren nach Niemandsland, 91,4 FM, Contrabanda, Barcelona. Dreckstadt Barcelona. Eine der größten industriellen Dreckschleudern der Stadt. Die Müllverbrennungsanlage Terza in San Adrià de Besòs, ein Unternehmen im öffentlichen Besitz übrigens, wird jetzt von der Organisation Airenet vor Gericht gebracht, und zwar vor den obersten Gerichtshof, das Tribunal Supremo. Dabei sollen ehemalige politische Verantwortliche für die exorbitante Luftverschmutzung haftbar gemacht werden, die durch Terza verursacht wurde. Als Beschuldigte werden genannt der Chef der Verbrennungsanlage Terza, ein Senior FR, und der Ex-Stadtrat für Klimanotstand von Barcelona, Eloy Badia, Ex-Mitglied im Kabinett von Ada Colau. Experten und Umweltaktivisten hatten bereits 2018 eine Analyse der Universität Rovira i Virgili vorgelegt, die bewies, dass die Gefahr, Krebs zu bekommen, in San Adrià extrem hoch ist und ursächlich mit den hohen Ausstößen an Dioxinen durch Terza verbunden ist. Man fordert von der Regierung und dem Rathaus, die Kontrollen über die Luftverschmutzung zu verbessern. Die Anlage verbrennt bis zu 360.000 Tonnen Müll pro Jahr. Thema Bürgerüberwachung, zweiter Teil. 400 neue Kameras in Straßen und auf Plätzen von Badalona, der 226.000 Einwohnerstadt am Rande von Barcelona, sollen installiert werden. Das Rathaus unter dem rechten PP-Bürgermeister Albiol will damit die steigende Kriminalität besser bekämpfen, wie es offiziell heißt. Die Kriminalitätsrate sei in Badalona im ersten Semester um 10,5% gestiegen. Drogendelikte, Einbrüche, Überfälle und Massenschlägereien sind hier laut Polizeiangaben die Hauptdelikte. Kulturstadt Barcelona. El Paralel. Auf dem Paralel, dem sogenannten Broadway von Barcelona, ist nach Jahren des Stillstands ein Juwel aus besseren Zeiten zu neuem Leben wieder erwacht. El Molino. Der Konzertsaal eröffnete am vergangenen 1. November nach Jahren der Schließung wieder mit einem brandneuen Programm mit Live-Auftritten, die besonders aus musikalischen Kleinveranstaltungen von Jazz, Folk, Flamenco und Stand-up-Comedy-Shows bestehen. Der Saal bietet Raum für 250 Zuschauerinnen und Zuschauer und El Molino wird zugleich ein Club sein, bei dem Mann und Frau Mitglied werden kann und dann alle Vorteile der Mitgliedschaft genießen kann. Sehr wichtig sei, so der Direktor Victor Partido, das Umfeld, das heißt ein Wiederaufleben der Avenida parallel als Eventmeile. Dort seien inzwischen allerlei attraktive Music Halls und Theater angesiedelt, das Teatro Condal zum Beispiel, dann El Molino selbst natürlich, Teatro Victoria, die Sala Parallel 62, Teatro Arnau, die Sala Apollo und das Teatro Apollo. Das Novemberprogramm des Molino bietet einiges an attraktiven Konzerten für Fans der guten Musik. Maite Martin etwa oder das Kenny Barron Trio. Dann Lucrecia Benjamin oder Rousseau Sala und Miriam Encinas. Die Öffnungszeiten sind mittwochs und sonntags bis 1.30 Uhr, von Donnerstag bis Samstag bis 4 Uhr in der Früh. Aber wo bleibt das berühmte Kabarett? Wo die Music Hall Events, die Burlesque früherer Zeiten, fragt man sich. Direktor Prado erklärt, dieses Konzept hatte bei früheren Neueröffnungen schon nicht mehr funktioniert. Das ist eine ganz kleine Nische heute. Es gibt dafür kein Publikum mehr in Barcelona. Klimawandel, globale Ursachen, lokale Verwüstungen. Nach der sintflutartigen Regenkatastrophe in Valencia vor 10 Tagen mit 220 Toten und zahlreichen Vermissten und einem Milliardenschaden traf es in geringerem Ausmaß am vergangenen 3. und 4. November auch zahlreiche Orte in Katalonien und in der Stadt Barcelona selbst. Die heftigen Regenfälle verursachten große materielle Schäden an urbanen Infrastrukturen, Gebäuden und Bäumen, doch gab es keine menschlichen Opfer zu beklagen. Zum Erliegen kam der Bahnverkehr im Großraum Barcelona und an der Küste und natürlich auf dem Flughafen El Prat. Da waren mehrere Start- und Landebahnen überflutet, zahlreiche Flüge fielen aus, die Passagiere waren zu Tausenden gezwungen, den halben Tag lang am Boden zu warten. Am Montag endlich ließ die sogenannte Gota Fria nach, es wurde Entwarnung gegeben. Der Präsident der Generalitat, Francesc Illa, gab bekannt, dass die Landesregierung an einem neuen Plan arbeite, damit Katalonien in Zukunft besser auf die Flutkatastrophen durch Starkregenfälle vorbereitet sei. Barcelona, Stadt gegen den Rassismus. Die Stadt Barcelona erhebt ihre Stimme gegen Rassendiskriminierung mit einer Kampagne für einen sozialen Wandel. Gefordert wird ein Um- bzw. Neudenken mittels einer Reihe von Aktivitäten. Die Aktionswoche wird Mitte Dezember unter der Schirmherrschaft des Rathauses beginnen und knüpft an das 4. Forum gegen Rassismus und Diskriminierung der UNESCO an, das vom 9. bis 11. Dezember stattfinden wird. In Barcelona wird die wichtigste Aktion die Kampagne Veus contra el Racisme, Stimmen gegen den Rassismus sein. Aktivitäten werden sein, Debatten, Kunstausstellungen, Workshops. Zwei Dinge will man erreichen, erziehen und motivieren. Dies mit Hilfe von Theater, Debatten zum Kolonialerbe und vielen anderen Dingen mehr. Barcelona, Radfahrermetropole. Das Netz aus Radfahrwegen innerhalb Barcelonas und seinen Verbindungen zu den Außenbezirken soll noch vor Jahresende erweitert werden. 2016 wurde damit begonnen, die Stadt mit einem dichten Netz aus Radfahrwegen zu durchziehen. Die Conexión Bici verbindet die Metropole mit ihren Außenbezirken. Allein 2023 wurden 63% dieses Netzes fertiggestellt. Ab Dezember geht es an die erweiterten Verbindungen zu den Außenbezirken San Cugat, Rubí und dem Anschluss an Santa Coloma de Gramenet und Moncada y Reixac. 66% des auf 500 Kilometer langen Netzes sind bisher fertiggestellt. Also Leute, temmeln, temmeln! Barcelona-Solidarität und Proteste. Am vergangenen 12. November fand eine Schüler- und Studentendemo statt, um gegen das katastrophale Krisenmanagement der Behörden, das Missmanagement natürlich, und der Landesregierung von Valencia während der Regenkatastrophe der Dana zu protestieren. Circa 1500 junge Leute gingen von der Plaza Urquinaona die Via Laietana runter und sie riefen: Korrupte, unfähige Politiker, trete zurück, und Solidarität mit den Opfern. Aufgerufen zu dem Protestmarsch hatte die Studentengewerkschaft Sindicat Estudiantil. Zu Beginn unserer Sendung habe ich hierzu ein kleines Stimmungsbild gebracht, wenn ihr euch erinnert. Barcelona, Stadt der Bäume. Die Arbeiten zur urbanistischen Umgestaltung der Calle Balmes haben begonnen und sollen circa 15 Monate dauern. Das Ziel ist, mehr Platz für Fußgänger zu schaffen, wobei eine Autofahrspur beseitigt wird, und es soll grüner auf der Calle Balmes werden. 110 Bäume werden dort gepflanzt. Barcelona, Theater und Geschichtsbewusstsein. Putsch Antique, Cas Obert, Putsch Antique, offener Fall oder ungelöster Fall. So heißt das Theaterstück, das Teil eines Events zum Angedenken an den 1974 hingerichteten jungen Anarchisten Salvador Putsch Antique ist. Bis zum 15. November konnte man die Schauspieler und Schauspielerinnen Laura Sanza, Barbara Roig und Marc Pujol im ehemaligen Gefängnis La Modelo sehen, wie sie die letzten Stunden im Leben Putsch Antiques darzustellen versuchen. Danach soll das Stück Cas Obert in die Theater kommen. Die Tageszeitung El Periódico de Catalunya urteilt über die Uraufführung vom vergangenen 4. November. Bewegende Momente und Wut bei der Uraufführung von Putsch Antique, Cas Obert. Ein wirkungsvoll inszeniertes Drama um die vom Frankismus angeordnete Hinrichtung des jungen Putsch Antique am 2. März 1974 durch die infame Garrote Vil, durch den Halswirbel-Schraubstock. Wir lassen es nicht zu, dass er, Putsch Antique, als hingerichteter Mörder in die Geschichte eingehen soll. Das Theaterstück basiert auf der journalistischen Recherche, die der Journalist Jordi Panyeya 2014 unter dem gleichen Titel Putsch Antique, Cas Obert publiziert hatte. Die Dramaturgie hat Mercedes Sarrias vorgenommen, die Leitung hat Jordi Pérez Solé. Katalanisches Labyrinth. Krise im katalanischen Wanderzirkus von Direktor Carles Puigdemont. Der sogenannte Consell de la República, der Rat der Republik, ist seit dem vergangenen 6. November kopf- und führungslos, nachdem sein Gründer, der im Ausland lebende Ex-Präsident Kataloniens Puigdemont, von eben demselben Posten des Vorsitzenden zurückgetreten ist. Das in Belgien nach Puigdemonts Flucht gegründete Gremium Rat der Republik sollte eine Art Gegenregierung der Separatisten im sogenannten Exil darstellen. Doch nun ist man in der Krise, nachdem Gelder verschwunden oder zweckentfremdet verwendet wurden. Man wolle jetzt eine Umstrukturierung vornehmen und die Ziele des Rates neu definieren, hieß es aus Puigdemonts Kreisen in einem Kommuniqué. Eine neue Etappe sei eingeleitet. Puigdemont ist ja gleichzeitig Parteivorsitzender der katalanischen Rechtsseparatisten von Junts, die eine Art lockeres Zweckbündnis mit der Zentralregierung unter Pedro Sánchez in Madrid eingegangen sind. Für Puigdemont und seine rechte Hand Toni Comín ist die Situation schlechter als vor einem halben Jahr, nachdem im September der Europäische Gerichtshof die Eingabe der flüchtigen Katalanen zur Wahrnehmung ihrer Sitze im Europaparlament zurückgewiesen hatte. Thema Starkregen- und Flutkatastrophengefahr durch die Dana. Am Montag, dem 4. November, wurden in Katalonien 400 Schulen geschlossen. Die Behörden forderten die Unternehmen dazu auf, ihre Angestellten zum Homeoffice bzw. zur Heimtelearbeit anzuweisen und sie nicht zur Arbeit kommen zu lassen. Die schweren Regenfälle und die angekündigten bzw. vorausgesagten Niederschläge ließen die Behörden weitere Maßnahmen ergreifen, wie nicht dringende Krankenhausbesuche abzusagen oder die Verbringung von Menschen in Altersheimen in die oberen Stockwerke der Gebäude anzuordnen. Die Consejera des Inneren, Frau Núria Parlon, erklärte: Wir befürchten, dass die Statik der Dana weiter über bestimmten Gebieten Kataloniens verbleibt, wie Tarragona, Terra Alta oder Baix Ebre und so weiter. Auch wenn am Ende die ganz starken Überschwemmungen und Verwüstungen ausblieben, so konnte man die zunehmende Nervosität der Behörden und Politiker erkennen, nachdem das amateurhafte Politversagen beim Umgang mit der Flutkatastrophe in Valencia vor 2 Wochen allzu deutlich wurde und der Volkszorn der Betroffenen sich gegen die politisch Verantwortlichen zu richten begann, wie gegen den Landespräsidenten, den Präsidenten und das Königspaar. Es kam zu gewaltigen Demos, unter anderem in Valencia mit über 150.000 Protestierenden. Und die letzte Meldung betrifft Barcelona, Marihuana Wolken City. Wenn man nämlich hier ahnungslos durch die Straßen der Altstadt spaziert, weht einem fast an jeder dritten Ecke eine Marihuana-Wolke in die Nüstern. Aber Achtung, Kiffer! Ihr werdet es bald schwer haben und an den steigenden Preisen zu spüren bekommen. Die Mossos de Squadra-Polizei beschlagnahmen zunehmend mehr illegal produziertes Marihuana. In abgelegenen Häusern, die hochtechnifiziert sind und die mit Fallen gegen Eindringlinge ausgestattet sind, werden in Katalonien Tonnen von Marihuana gezüchtet und in den Verkauf gebracht. War Katalonien früher eher Verkaufsmarkt und Konsumentenmarkt für importierte Drogen, darunter Marihuana natürlich, so wird seit 2016 bereits zunehmend auf Eigenproduktion durch die Anbauer gesetzt. Der katalanische Anbau ist mittlerweile zum größten in Europa aufgestiegen, wie aus dem letzten Bericht der autonomen katalanischen Polizei hervorgeht. Eine von der Polizei veröffentlichte Gewinnrechnung zeigt, wie rentabel der Marihuana-Anbau ist. 70.000 Euro Investition ist das Minimum. Bei einer Anbaufläche von 50 Quadratmetern mit ca. 50 Pflanzentöpfen zu ca. 25 Litern entsteht folgendes Bild. Jeder Topf produziert 300 Gramm Maria. Zusammen 15 Kilo. Die Gewächshauspflanzen lassen 3 Ernten pro Jahr zu. Außerdem gibt es die neu gezüchtete Maria-Pflanze Maria Express, die schneller wächst und giftiger ist. Jahresproduktion in unserem Modell also 45 Kilo. In Spanien wird das Gramm zu 6 Euro verkauft, in Europa zu 18. Gesamtgewinn also 450.000 Euro. Zum Vergleich, Tomatenanbau auf derselben Fläche würde zu 1,16 Euro pro Kilo verkauft werden, also mit Verlust. Aufgrund dieser Zahlen allein sieht man schon, dass der Export am lohnendsten ist. €18 pro Gramm. Die meisten Plantagen liegen in abgelegenen Häusern und Wohnungen oder Industriehallen entlang der Küstenautobahn AP7, dem großen Korridor nach Europa. Chinesische und albanische Banden sind, laut Polizei, die Hauptbetreiber der Pflanzungen. Im Jahr 2023 wurden 429 illegale Marihuana-Pflanzungen geschlossen und 52 kriminelle Banden zerschlagen. 2000 Personen wurden verhaftet. escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Und zum Schluss noch ein paar Worte zum Wetter hier in Barcelona. Mittlerweile ist es Herbst geworden. Der Blick aus dem Fenster sagt einem bewölkter Himmel, aber ab und zu bricht auch mal die Sonne durch und Regenschauern gehen regelmäßig nieder. Und die Temperaturen sind natürlich keine Touristentemperaturen. Draußen sitzen und Street-Eating ist im Moment nur in Ausnahmefällen üblich oder zu den Sonnenzeiten am Mittag. Chili, Cody Girl, Biggie, Biggie, Free Eyes, Free Willy, Awesome Boxen, Awesome Missy, Pretty, Pretty, mit den Mini Titties, Sweet Eyes, and Cine Mini, kill ich deine fucking City, fuck die City. Oder Lisa meiner fucking Wiki, fuck dich mich, mein Phone, Ringtone, Gigi, get busy, Wiens neue Sissy, Berlins neue Dietrich, Nazis wollen Beef, kriegen Beef mit den Habibtis. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, jeden Tropfen meiner Wut. Trinke meiner Flut, schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, jeden Tropfen meiner Wut, trinke meiner Flut. Bin ein sexy Paterfucker, Paterfucker, auf Tour mit der Deklum, mit Tasse, gepasse, Matzaster, mal Platz, ja du Kasper, kriegst Asthma, nimm Wasser, trinke fucking Wasser, schmeck das Blut, meist gesucht, meist verflucht, Brucha, Meisterin am Mike, wo du Ruler, fight the king. Schreib neue Roots. Du hast Blut geleckt, begreifst du's nun? Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Jeden Tropfen meiner Wut, ertrinke meiner Flut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Jeden Tropfen meiner Wut, ertrinke meiner Flut. Mein Blut in den Wässern von Kurdistan. Mein Blut aus der Vagina am achten Tag. Mein Blut im Mund, als ich die Sprache vergaß. Mein Blut auf den Takt mit 16 Bars. Mein Blut in den Wässern von Kurdistan. Mein Blut aus der Vagina am achten Tag. Mein Blut im Mund, als ich die Sprache vergaß. Mein Blut auf den Takt mit 16 Bars. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Jeden Tropfen meiner Wut, ertrinke meiner Flut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Jeden Tropfen meiner Wut, ertrinke meiner Flut. Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut. Kino im Niemandsland. La Infiltrada, die Eingeschleuste oder Undercover Agentin würde der Film auf Deutsch garantiert genannt werden. Es handelt sich hier um ein spannungsgeladenes Drama um eine ins Etta-Umfeld eingeschleuste Polizeiagentin. Die Handlung spielt in den 90er Jahren in Donostia bzw. San Sebastian. Die Regisseurin Arantxa Echevarria mit Co-Drehbuchautorin Amelia Moda haben 2 Stunden hautnah das gefährliche und einsame Leben der Undercover-Agentin Arantxa, gespielt von einer wirklich überzeugenden, großartigen Carolina Juste, beschrieben und in einen sehenswerten, fast 2-Stunden-Film umgesetzt, bei dem so gut wie alles stimmt. Die Ambientierung, geografisch und topografisch etwa, sowieso, die Bucht von Donostia, die Altstadtgassen, die Kneipen der Aberzale-Jugend, überhaupt das ganze Etta-Umfeld mit seiner Ästhetik von Punk, Rebellions- und Antistaatsästhetik. Sehr gut dargestellt. Lo que os voy a contar no puede salir de aquí. Tengo un agente infiltrado en la izquierda Berchale, que está arriesgando su vida para facilitarnos información de primera mano. El comando Donosti se está reagrupando y tiene entre sus objetivos jueces y políticos. ¡Crack! No falta mucho para que reciban las armas. Vamos a montar operativo, pero nuestra prioridad será siempre su protección. ¿Cuánto tiempo lleva dentro? 6 años. Joder. ¿Para que alguien confíe en él? No es él. Es ella. Uraufführung war übrigens vor knapp 6 Wochen am 11. Oktober. Ich habe den Film zusammen mit meinem Kinokumpel Jordi im Renoir Florida Blanca Kino gesehen und wir waren uns ziemlich einig. Klasse Film, großartige Schauspieler und Schauspielerinnen. Si te dijeran que esa cámara era una infiltrada de ETA, te lo creerías. Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel, o peor. Es gelingt der Protagonistin, Aranzazu Berrabe Marin, wie gesagt, dargestellt von Carolina Juste, die Zuschauer schnell in ihren Bann zu ziehen. Ihr Agentenführer nun, Angel, ein Geheimdienstchef, sagt ihr am Anfang klipp und klar, du wirst keine Anerkennung finden, du wirst sehr alleine sein und wenn es gut geht, wird dir niemand eine Medaille verpassen. Wenn du aber scheiterst, wirst du alleine bleiben und alleine die verdammte Verantwortung tragen. Alles klar? Die taffe junge Frau nickt verbissen und geht das Risiko ein. Es geht nämlich um die Zerschlagung des ETA-Kommandos Donosti, das mit Attentatsplänen beschäftigt ist. Die Polizei weiß nur, dass etwas passieren wird, etwas Großes. Man weiß aber nicht, wann und wo und aus wem und welchen Leuten sich das Kommando zusammensetzt. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí. Escalería está tota. Hola. Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento. Der Film beruht auf der wahren Geschichte einer jungen 20-jährigen Polizeiagentin, die 8 Jahre lang mit einer falschen Identität in den Separatistenkreisen im Baskenland gelebt hatte und sich bis zum Führungskommando der ETA hatte hocharbeiten können. Hochtricksen können, müsste man sagen. Gut, der geheime Krieg ETA gegen den Staatsapparat, den spanischen und auch französischen zum Teil, gegen Polizei, Geheimdienst und Repräsentanten des Staatsapparats und der Verwaltung und der Parteien wird im Film mit klaren, bisweilen etwas groben Pinselstrichen gezeichnet. Es werden sparsam die bekannten Klischees ins Spiel gebracht und wo sie allzu dick aufgetragen sind, so hat man doch immer das Gefühl, sie stimmen irgendwie. Da ist etwa der besorgte, aber zugleich skrupellose Geheimdienstchef Angel, wie gesagt von Luis Tosar, wirklich sehr überzeugend dargestellt. Er wird der Inhumane genannt, El Inhumano. Nomen est omen. Dann der hasserfüllte Jungterrorist Kipper, ein Mörder, der Mörder eines Gefängnisaufsehers, der ein Folterer gewesen sein soll und den er skrupellos auf der Straße abknallt. Und der Psychopath und ETA-Killer Sergio Polo, glänzend verkörpert vom Schauspieler Diego Anido, den manche Kinofans noch aus dem Film Asbestas lebhaft in Erinnerung haben dürften. Regisseurin Arantxa Echeverria, die sich mit dem Film Carmen und Lola, da geht es um 2 lesbische Gitano-Mädchen, bereits einen Namen gemacht hat, schildert eine Heldinnengestalt, die Infiltrada, die Familie und Privatleben abgeschworen hat, um hartnäckig und unerschrocken in der Höhle des Löwen zu hausen, jahrelang. Mírame. ¿Qué soy para ti? Nada. Bestimmt wird der Film vielen, besonders linken Baskenland-Romantikern und Fans nicht gefallen und passen. Denn er zeigt, dass menschliche Elend einer mit uraltem Hass und nationalistischem Fanatismus aufgeladenen Gesellschaft. Er zeigt also eine Seite der Medaille oder anderthalb. Die Polizei kommt auch nicht gut dabei weg, das muss man hierzu sagen. Und Reminiszenzen an begangene Massaker werden auch eingeblendet und überall angedeutet. Profesional de la policía, es tu trabajo. ¿Ahora te parece peligroso? Esta es mi vida. Mírame. ¿Tú por qué nos ayudas? Jedenfalls, zu empfehlen ist dieser Film La Infiltrada für geschichtsbewusste, neugierige und Krimispannung suchende Kinofans. Vielleicht sogar ein kleines Muss. Und damit verabschiede ich mich für heute von allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen. Wir melden uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, Agur, Adeo, Tschüss, auf Wiederhören. Kontrabande FM 91.4, Niemandsland im Podcast zu hören unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Jo!